Wagner an. Süßes Wort voll Trost und Leben. Jesus nimmt die Sünder an. Jesus nimmt die Sünder an. Süßes Wort voll Trost und Leben. Das Wort voll Trost.